Kundgabe 5431. Empfangen durch Bertha Dudde am 2.7.1952. Kraft des lebendigen Wortes. Das lebendige Wort, das Wort, das im direkten Verkehr mit mir empfangen wird, ist als direkte Ausstrahlung von ungeheurer Wirkung. Und darum wird es auch als überaus kraftspendend empfunden, wo der Wille vorhanden ist, mich selbst sprechen zu hören, so dass das Wort gläubig werden lassen kann, wo es ohne Widerstand angehört wird. Und diese Kraft wirket in einer Weise, dass sie das Menschenherz berührt und weich und nachgiebig macht. Das Herz nimmt an, was ihm geboten wird, und lässet es auf sich einwirken. Denn ich selbst berühre das Herz mit meinem Wort. Fasset es. Ich berühre es, und es spürt die Wohltat meiner Berührung, und es gibt sich mir ohne Widerstand hin, doch nur dann, wenn der Wille bereit ist, mich anzuhören, wenn es keinen eigenen Widerstand mehr leistet gegen das Licht, das ihm zugetragen wird. Wie unsagbar belebend und erweckend kann mein Wort sein in diesem Falle. Es kann einem noch toten Wesen das Leben geben. Es kann die Dunkelheit des Geistes plötzlich wandeln in strahlendes Licht. Es kann dem Wesen Verständnis geben für alles, was ihm zuvor unbegreiflich war. Und darum kann durch mein Wort eine völlige Wandlung in dem Menschenherzen stattfinden, vorausgesetzt, dass durch den Willen die Wirksamkeit meines Wortes zugelassen wird, dass meine Liebeausstrahlung die Seele treffen kann und diese sich völlig widerstandslos verhält, sie also gewissermaßen bereit ist, sich formen zu lassen von meiner liebenden Hand. Was 1000 Worte eines Menschen nicht vermögen, kann mein Wort zu Wege bringen, dass es dem Wesen wie Schuppen von den Augen fällt und es plötzlich in lichtvollstem Wissen steht, weil es meine Liebekraft ist, die nun an ihm wirksam wird und diese Liebekraft nicht überboten werden kann. Wenn ich darum euch Menschen sage, mein Wort ist mit meiner Kraft gesegnet, so verstehet, dass es eine direkte Kraftausstrahlung meinerseits ist und immer seine Wirkung haben muss, wenn nicht der Mensch selbst die Wirkung aufhebt durch Widerstand. Denn des Menschen Wille allein entscheidet dessen Wirksamkeit. Weshalb jedoch mein Wort niemals an Kraft verliert, sondern stets belebende Wirkung zu erkennen ist, so wie nur der Mensch sich dieser hingibt. Wird nun den Seelen im Jenseits dieses mein Wort nahegebracht und sie lassen es willig auf sich einwirken, so können sie oft plötzliche Erhellung ihres Geistes finden. Sie können sich überaus stark beeindruckt fühlen, so wie sie dieses Wort nur aufnehmen im Willen, sich unterweisen zu lassen oder Erklärung zu erhalten über Fragen, die sie beschäftigen. Mein Wort übt einen gewaltigen Eindruck aus auf alle Seelen, die im freien Willen danach verlangen. Und darum könnet ihr Menschen den Seelen im Jenseits keinen größeren Liebedienst erweisen, als dass ihr ihnen mein Wort zuleitet, das ihr selbst von mir empfangen habt. Die Kraft meines Wortes werden alle Seelen an sich erfahren, die sich bei euch einfinden, um es zu hören. Zu ihnen spreche ich selbst durch euch, und so sie guten Willens sind, erkennen Sie mich selbst, und Ihr Aufstieg im jenseitigen Reich ist gesichert, denn die Kraft meines Wortes hilft Ihnen empor. Amen.